euch alle heiße ich herzlich willkommen an diesem Mittwoch, den 26. Juni 2024. Was ist neu? Ihr wisst es sicherlich, Julian Assange ist freigekommen und damit ist ein neues Kapitel in der ganzen Geschichte eröffnet, zumindest auf der Informationskriegsseite. Er hat irgendein Schuldanerkenntnis unterschrieben und man fragt sich, ja gut, das ist notwendig, damit juristisch aufgearbeitet werden kann, ob die Anklagen gegen ihn rechtmäßig sind oder nicht. Und dabei wird sich zeigen, sie sind es nicht. Auf der tatsächlichen Kriegsseite hat sich ergeben, dass Angriffe wieder auf die Krim gefahren wurden. Da müssen wir ein bisschen reinleuchten, warum auf die Krim und nicht in russisches Kernland und was kann da jetzt passieren und was wird passieren oder könnte. Also auf jeden Fall ist das sehr interessant, als Putin die USA jetzt direkt zur Konfliktpartei erklärt hat. Er hat das Wort Kriegspartei vermieden, weil das ein juristischer Terminus ist, der nach dem Völkerrecht dann die Gegenseite zumindest berechtigen würde, einen Verteidigungsfall darauf aufzubauen. Das wäre dann eine Kriegserklärung. Da er das Wort Krieg aber nicht nutzt, sondern nur von Konflikt spricht, ist das, man kann sagen, eine indirekte Kriegserklärung, ohne dass es eine ist. Also er baerbockt andersrum. Er macht das sehr klug, 360 Grad und so halbe, was weiß ich. Also auf jeden Fall, er macht das sehr klug. Er nimmt den Terminus, den die andere Seite immer erwartet hat und erhofft hat, eben genau nicht in den Mund. Und gibt ihnen damit im Grunde genommen nichts in die Hand, wo sie darauf bauen könnten. Welche Optionen hat er? Nun, er könnte zum Beispiel in Anlehnung an amerikanische Vorgehensweisen im Schwarzen Meer eine No-Fly-Zone, eine Flugverbotszone eröffnen. Das würde dann zivile wie militärische Flugzeuge einschließen und natürlich auch jene Drohnen, die die Amerikaner einsetzen, um Aufklärungsbilder zu schießen, die für solche Angriffe dann herhalten oder als Zielkoordinaten dann dienen. Die Amerikaner müssen ja immer aktuell wissen, wo und wie gerichtet sind denn die russischen Abwehrsysteme. Und dann können sie ihre Marschflugkörper programmieren, um diese Abwehrsysteme möglichst zu vermeiden oder zu umfliegen und ihr Ziel genau zu treffen. Das, was jetzt da in der Krim war, in Sewastopol, also Stadt der Kaiserin heißt das wörtlich, da ist Folgendes gewesen. Man hat also die größte Kirche in Sewastopol unter Beschuss nehmen wollen mit 4 Marschflugkörpern. Also mal so einen richtig dicken Wumms. Und mal wieder, wie Satanisten es immer machen, gegen Christen. Und die sind alle abgefangen worden. Und einer ist nicht abgefangen worden, sondern ist aus Eigenständigkeit in der Luft explodiert und hat diese Streuladung freigesetzt. Das macht auch gar keinen Sinn. Den haben nicht die Russen runtergeholt. Wenn man mal aus den Staatsmedien und Staatsorganen Berichte anhört, sagt keiner, wir haben das Ding getroffen und dann ist es auseinandergefallen und hat diese Streumunition freigesetzt. Ein Marschflugkörper, der mit Streumunition kommt, der wird auch nicht in irgendein Ziel reinfallen und dort erst auseinanderfallen, sondern der wird in der Luft explodieren. Ich meine, explodieren tun die ja alle. Aber der will ja seine Streuladung möglichst aus mittlerer Höhe oder größerer Höhe freisetzen, damit das über der Fläche verteilt runterkommt. Und dieses Ding ist genau dort hingeflogen, wo es sollte, nämlich an diesen Badestrand, und hat dort seine Nutzlast abgeworfen. Und hat damit Kinder und Mütter und Eltern und wen auch immer, Urlauber halt, am Badestrand getroffen. Zum Teil im Wasser. Das heißt, die konnten gar nicht mehr aus dem Wasser, weil beim Rauskommen sind sie auf diese Streumunition getreten. Noch im Wasser. Und das hat eben diese hohe Zahl von Verletzten und Toten gegeben. Jetzt, warum haben sie dort attackiert? Ja, weil Putin, Krim und die Donbass-Republiken, also diese Beitrittsgebiete, die jüngeren Datums sind, nie als rote Linie markiert hat. Das hat er deswegen nicht getan, weil international sind diese Oblaste oder Republiken noch von sehr wenigen Staaten anerkannt. Und Putin könnte jetzt nicht einfach hingehen und sagen, ich erkläre das zum russischen Kernland, zieh da eine rote Linie. Und das würden viele Staaten in der Welt nicht mitmachen. Und deswegen ist er da sehr vorsichtig, sehr diplomatisch. Aber die rote Linie Angriff auf Zivile, die wurde hier ganz eindeutig übertreten. Und ich vermute mal, dass hier jetzt auch eine Antwort kommt. Anders als erwartet, möglicherweise eine Nicht-Flugszone, eine Flugverbotszone im Schwarzen Meer. Dann würden sie erstmal die Drohnen runterholen, die da oben rumfliegen. Dann kämen die Amerikaner mit bemannten Flugzeugen. Das müsste dann auch zum Abschuss freigegeben werden, weil sonst macht das keinen Sinn. Ich kann jetzt sagen, ich schieße Drohnen runter und dann kommen sie mit bemannten und machen ihren Dreck weiter. Das muss er dann also auch machen. Und auch die zivile Luftfahrt kann er nicht dulden. Die kann er aber mit Kampfjägern einfach abfangen und abdrängen. Die muss er nicht runterschießen. Je nachdem, was sie für Waffensysteme haben, könnten sie natürlich auch solche Flugzeuge, bemannt oder unbemannt, mit elektronischen Waffen außer Kraft setzen, beziehungsweise deren Steuerung manipulieren, sie auf russisches Gebiet navigieren und dort abschießen. Also da haben sie sicherlich Techniken, von denen wir vielleicht noch gar keine Ahnung haben. Wir werden sehen, was da jetzt kommt. Aber das wäre eine Option, die er da hat. Die Eskalationsspirale des G7-Westens wird natürlich dann weitergehen und sie werden in russisches Kernland schießen. Das ist jetzt eine rote Linie. Und da ist eigentlich schon gezeichnet, was passieren wird. Russland wird dann Staaten wie Korea, Nordkorea und andere den USA nicht wohlgewogenen Staaten diese scharfen Waffen zur Verfügung stellen, das heißt Überschallwaffen zur Verfügung stellen, mit denen sie dann amerikanische Flugzeugträger und amerikanische Militärbasen auch auf dem Land werden angreifen können. Und das geht dann einfach nach diesem Reziprozitätsgesetz, wie du mir, so ich dir, also wenn ihr mit Attackems bei uns reinschießt, und da, wir wissen ganz genau, das sind Amerikaner, die das programmieren, das sind Amerikaner, die die Daten erheben, das sind Amerikaner, die die Ziele auswählen, das tun ja nicht die Ukrainer, die Ukrainer stellen ja nur noch das Land zur Verfügung, von wo aus geschossen wird. Und insofern machen die Russen das dann genauso und sagen, ja nun, das war ja Korea. Oder das war Syrien. Oder das war die Hezbollah. Oder das war, wer weiß wer, der Jemen, beziehungsweise die Houthis. Und es gibt ja so viele Feinde. Die Amerikaner haben sich ja weltweit mit so vielen Menschen und Staaten verfeindet, dass es sicherlich nicht schwer sein wird, so jemanden zu finden, der gerne mal so ein paar Flugzeugträgerverbände oder andere Sachen angreifen will, um die ins tiefe Meer zu versenken. Der Westen, der G7-Westen hat nicht verstanden, was und wie Russland bewegt und tickt. Die Russen haben schon vor vielen Jahren begriffen, dass der Westen für sie zur existenziellen Bedrohung wird. Ja, das hat Putin schon vor 10 Jahren gesagt. Die Satanisten im Westen sind eine existenzielle Bedrohung. Wer mal die Vortragreihen, die er in Valdai gehalten hat, verfolgt, dann kann er sehen, dass das also schon 2014 gesagt wurde. Und das russische Volk, das ist ein Volk. Das sind zwar viele Völker, aber die sind ein Volk. Und was der Westen immer denkt, ist, wenn man zu viel Schaden anrichtet und in das Land reinschießt, dann werden die Russen unzufrieden. Das stimmt zwar. Aber diese Unzufriedenheit wird nicht etwa dahin gehen, dem Putin an den Ärmeln zu zupfen und zu sagen, du hör mal auf, mach einen Frieden und geh auf die Bedingungen der da ein. Ja, das machen Weicheier im Westen und so denken Weicheier. Aber kein Russe denkt so. Im Gegenteil, die würden sich weiterhin zu Dutzenden, zigtausend in irgendwelchen Einschreibungsbüros einfinden und zum Militär melden. Und sie würden hingehen und sagen, wir müssen jetzt zusammenstehen und da wirklich mal mit der flachen Hand in den Teller schlagen, damit das aufhört. Entweder die oder wir. Beides geht nicht. Das heißt, Putin wird Unzufriedenheit bekommen, wenn die da ins Land schießen. Aber ganz anders, als der Westen denkt. Das wird das auswirken, dass der Bär plötzlich die Muskeln anspannt, dieses Volk noch mehr zusammenrückt, ihrem Präsident den Dudu-Finger zeigt und sagt, lieber Putin, wir haben dich gewählt. Jetzt mach man, mach was draus, weil wir können dich auch wieder abwählen. Und was würde folgen? Schaut euch das an. Das sind dann Leute wie Medvedev. Und der ist immer forsch vorne dran und sagt, dem Westen muss man einfach auf die Schnauze hauen. Also das ist jetzt nicht so wörtlich gefallen, das ganz sicher nicht, aber der droht eigentlich ganz offen mit Krieg. Putin nie. Ja, Putin ist ein sehr sorgsam nachdenkender Mensch, sehr langsam zum Zorn. Das ist für den Westen ganz unverständlich. Dass sie stellen ihn ja immer als Diktator hin. Und das Gegenteil ist richtig. Ja, der ist eigentlich der demokratischste Präsident, den Russland in den letzten 1000 Jahren hatten. Und er folgt dem großen Vorbild von Prinz Svjatoslav, der damals, vor 1000 Jahren, schon die Khazaren und Satanisten, das sind die Vorläufer von den zionistischen Satanisten, vertrieben hat. Aus genau der Region, wo es jetzt auch drum geht. Und deswegen nennt Putin das auch einen Konflikt und nicht einen Krieg, weil es geht nicht um einen Krieg zwischen Völkern. Das ist völkerrechtlich ein Krieg, wenn ein Volk gegen das andere. Nein, es geht überhaupt nicht gegen die zivile Leute, sondern es geht um die Mafia, die solche Völker unterwandert hat und in den Griff bekommen hat. Und das sind wieder diese Khazaren, diese Tiefstaat-Substanzen. Und die vergiften alles. Und es geht einfach gegen, wie er immer sagt, die Nazis in einer Sonderoperation. Der Konflikt ist eine Sonderoperation, ist überhaupt kein Krieg. Man kann das genau daran sehen, dass so viele Leute bei uns in den Fußballstadien für die Ukraine jubeln. Ja, warum sind die nicht im Krieg? Wieso kommen die nach Deutschland ins Stadion und hauen hier auf den Putz und hängen dann auch noch Fähnchen raus, gibt uns eine Wahl? Die haben satt, dass einfach die Wahl übergangen wird und sie keine Wahl mehr bekommen. Also dieser Zelensky sucht Leute für die Front und die toben sich hier bei uns in den Stadien aus. Krieg geht anders. Es ist übrigens ganz interessant, dass in dem Besatzungsregime in Deutschland nichts mehr so richtig funktioniert. Diese Sommermärchengeschichte, sie haben gemeint, man kann die Angst ein- und ausschalten, wie man will, und merken jetzt plötzlich, dass die Leute sich abwenden. Abwenden vom System. Noch nicht einmal Fußball interessiert so nachhaltig, dass da irgendwas zu zünden wäre. Ja? Die Leute rücken zusammen und sagen, ja, was ist das alles? Das ist doch wertloser Dreck. Früher hat man gehört, wenn Fußballabende waren, die deutsche Mannschaft gespielt hat. Und bei jedem Tor wurde gefiebert und geschrien und aus den Wohnungen kam dann die ganze Schreierei raus. Und wenn gesiegt wurde, dann gingen Feuerwerke ab und Gehubkonzerte und so. Und jedes Mal, wenn jetzt irgendein so ein Abend ist, dann ist es stille wie im Grab. Ja, ist wirklich. Ich habe mich gewundert, wenn man da zu irgendwelcher Zeit, wo es eigentlich jetzt heiß hergehen müsste, durch die Wohngebiete geht, mal einen Abendspaziergang macht. Man hört kein Wort. Man hört jede Stecknadel fallen. Da ist niemand, der jubelt, da ist niemand, der schreit, da ist auch in den Häusern der Fernseher gar nicht an. Man sieht das Flimmern nicht aus den Fenstern. Früher war das ganz anders. Da war Public Viewing, aber noch nicht einmal das ist es. Ja, die müssen bei Public Viewing müssen sie Bilder fälschen, damit es so aussieht, da ginge jemand hin. Und die, die wirklich dort sind, die paar, die sagen, meine Güte, ist das langweilig, da kommt keiner. Das heißt, die Sommermärchengeschichte, die funktioniert gar nicht mehr. Da zündet überhaupt nichts mehr. Sie kriegen das nicht mehr auf die Reihe. Und dann geht der Hintern auf Grundeis. Man sieht jetzt, was da passiert. Ja, Putin fährt nach Vietnam und sagt, dass die Angriffe auf Russland und auch die Einverleibung der Ukraine in die NATO existenzbedrohend für Russland sind. Ändert die Atomdoktrin, Nukleardoktrin und sagt, es ist dann ein direkter Angriff auf uns. Und oh, oh. Und dann sagt er, jetzt bestücken wir auch andere Länder. Kim Jong-un freut sich. Viele andere werden sich auch freuen, weil sie jetzt die Aussicht haben, sich gegen die Amerikaner mal so richtig zur Wehr setzen zu können. Ups, das gibt ein Schlachtfest. Und zwar nicht auf unserem Boden, sondern woanders. Also deswegen bleibt erstmal ruhig. Natürlich könnte die eine oder andere Rakete hier auch einschlagen. So Leute wie Sigmar Gabriel, bei dem sich auch immer mehr herausstellt, welche erdfarbene Wurzeln er hat, da ist ja die Vernunft abgemeldet. Ja, der will ja, dass deutsche F-16-Flugzeuge in der Ukraine fliegen. Oder in die Ukraine gehen und denen dort beibringen, die Flugzeuge zu fliegen. Aber das können die gar nicht schnell genug lernen. Also bleibt ja nichts anderes übrig, als dass die Deutschen das fliegen. Das wissen die Russen auch. Und in der Ukraine haben sie ja keine Flughäfen. Und diese Maschinen da, die sind ja so ein bisschen Kräutchen, rühr mich nicht an. Ja, Etepetete, ein bisschen Dreck auf der Landebahn und schon fallen die aus dem Himmel. Das ist nicht möglich. Deswegen müssen die von anderen Flughäfen auf westlicher Seite starten. Und die können natürlich getroffen werden, das ist klar, die Russen werden da ganz klar hinschießen. Wenn da irgendwelche F-16 steigen, die F-16 kann nuklear bestückt werden, da riskieren die Russen nichts. Aber die interessantere Sache ist Julian Assange. Wer da mal ein bisschen die Sache nachverfolgt, der stellt fest, dass es auch die entsprechenden Q-Posts dazu gibt, die ganz genau sagen, dass die geschätzte Ankunftszeit für Julian Assange der Juni ist. Und genau das ist passiert. Das heißt, wir sehen an dieser Sache schon an den alten Q-Posts von vor Jahren, dass wir genau im Zeitfenster und genau im Zeitplan sind. Das sage ich ganz bewusst denjenigen, die immer meinen, die Zeitfenster für uns, die schlössen sich langsam, und der tiefe Staat würde gewinnen und gewinnen und für den würden sich neue Fenster auftun. Das ist genau umgekehrt. Ja, und jetzt bricht Panik aus, weil Julian Assange freikam. Und natürlich wird man versuchen, ihn zu töten. Allein das wird schon die Panik zeigen. Für den tiefen Staat ist es natürlich ein schlechter Tag, vorbehaltlich, dass sie erfolgreich sind, ihn umzubringen. Aber für den Rest der Welt ist es der beste Tag. Das ist der beste Tag, weil jetzt rauskommt, was ihr falsch gemacht habt und was ihr Böses gemacht habt. Und vor allem mindestens die halbe Weltbevölkerung ist dafür, dass Assange freikommt. Und nur so eine kleine Mickergruppe von so ein paar Oligarchen, die irgendwelchen Gottkomplex haben, denken da anders. Aber das sind ja nur ein paar hundert Hansele. Interessieren ja gar nicht. Aber denen geht jetzt der Hintern unten auf Grundeis und friert fest. Und das ist dann, wenn das Wasser auch noch steigt, Atemnot fördernd. Im Ende CO2 sparend. Assange kommt auch zeitlich ganz genau zu dem Zeitpunkt, wo jetzt Sleepy Joe zerlegt wird. Das wird am Donnerstag sein. Bei uns wird das erst am Freitag, im Laufe des Freitags dann ankommen. Allerdings ist zu erwarten, dass dann auch wirklich dieser Change of Batter, also der Wechsel des Schlagmanns, erfolgen wird. Man wird den Sleepy Joe aus dem Rennen nehmen und ersetzen durch einen anderen. Und das muss jemand sein von der Obama-Fraktion. Also entweder Clinton oder Michelle Obama. Überhaupt müsst ihr mal sehen, dass Biden eigentlich die zionistische Fraktion in den USA vertritt, die dort sehr tief infiltriert ist und einen großen, also 75% seiner ganzen Administration ausmacht. Und das meine ich jetzt nicht nur die gewählten Leute, sondern auch die, die in den hohen Beamtenstuben sitzen als permanente politische Beamte und die eigentlich zu diesem SES gehören, zu diesem Senior Executive Service, die nie ausgewechselt werden. Ja, und die wollen natürlich Israel unterstützen. So, aber Obama gehört ja zu der islamischen und terroristischen Fraktion. Der kommt ja aus der Muslimbruderschaft und hat ja solche Sachen gegründet wie die Al-Qaida und, ja, wie heißt das, die ISIS. ISIS war das. Und vor allem sich immer schützend vor all diese Terrororganisationen gestellt. Und erst als Putin mit Trump dann in die Sache Rauch reingeblasen haben, ist dann sofort dieses ISIS-Dingele sang- und klanglos in sich zusammengebrochen. Und jetzt schießen diese Zionisten auf die Hamas. Und das will Obama auf jeden Fall vermeiden. Der fürchtet natürlich um den Rest seiner terroristischen Infrastruktur. Und deswegen gibt es da schon ganz, ganz tiefe Risse. Nicht nur kleine Krakeleesprünge, sondern riesige Risse in der Tiefstaatgeschichte in den USA. Die Sprechpuppe möchte das eine und der Sprechpuppensteuerer oder wie auch immer man das nennt, ja, Puppenmaster, der will das Gegenteil. Und das geht jetzt so weit, dass der eine den anderen absetzen und rausnehmen muss. Er wird das argumentieren, weil der so dement sei, dass der keine Stimmen mehr gewinnen kann und die Wahl verlieren wird. Und so wird er das der Partei gegenüber rechtfertigen können. Aber dann wird es munter losgehen, weil ja Assange seine Informationen freisetzen kann. Und dann wird es wirklich hart für Obama. Und wir sehen, dass da auch schon wiederum in Richtung Kenia irgendwas läuft, denn da brechen jetzt plötzlich Unruhen aus, angeblich über Steuergesetze. Was da wirklich dahinter steckt, muss man erst noch abwarten. Und Biden erklärt Kenia zum wichtigsten US-Partner außerhalb der NATO, bla, ja. Also da werden plötzlich Brücken gebaut und Bögen geschlagen. Und ich vermute, dass einer der Q-Posts sagt ja, Obama wird eines Tages kenianische Staatsbürgerschaft postulieren, um vom Kanthaken zu kommen. Also dass da schon irgendwas in diese Richtung läuft. Das bricht jetzt alles zum richtigen Zeitpunkt auf und aus. Und man kann wirklich sagen, das ist jetzt das Schlusskapitel. Ja, jetzt kommt das Finale Grande. Und das geht jetzt nicht mehr lange. Da sind alle Zeitfenster schließen sich für den tiefen Staat. Wie heftig das noch läuft, werden wir sehen. Auch in unserem Land sieht man natürlich, dass da immer mehr Unsinn passiert. Der tiefe Staat rekrutiert jetzt seit neuestem wieder verstärkt Polizeikräfte. Da ist neulich es war ein schönes Foto, dass der Dr. Mattes Peter Haug in seinem Kanal, und das ist nicht der Kanal mit den drei kaiserfarbigen Herzchen, ja, das ist ein Fake-Kanal, aber das ist der mit dem langen Namen, das Deutsche Reich von 1871-heute und so weiter, das ist sein Originalkanal und der hat da ein Bild gepostet, gib mal einfach ein in die Suche, A81, das ist ein Polizeifahrzeug, ein Bus, auf dessen Rückwand ein Gesuch eigentlich in Bildform zu sehen ist, wo um Polizisten geworben wird oder um Bewerber für den Polizeidienst geworben wird. Und da steht drauf, der kürzeste Weg ins Gefängnis, Ihr Job. Aha, also das heißt nicht der kürzeste Weg für Kriminelle ins Gefängnis, Ihr Job, sondern nur noch ins Gefängnis. Und vor allem, wenn man das mal zusammenzieht, dann heißt es, der kürzeste Weg ins Gefängnis, das ist ihr Job. Ja? Aber das ist doppeldeutig. Und bei den Satanisten muss man immer vorsichtig sein mit dem, was sie da sagen. Also sie suchen im Grunde genommen nach niederem Dienstpersonal, die Drecksarbeit erledigen und dabei gar nicht merken, dass sie in Haftung gehen und nachher im Knast landen für Sachen, die anderen verbockt haben. Also den Polizisten sei vielleicht mal gesagt, sie sollen darauf achten, wenn sie also irgendwo mal so eine Art Durchsuchungsbeschluss bekommen und dann guckt mal drauf, ob da hinten drauf eine Unterschrift ist. Eine Unterschrift, die Rechtsgültigkeit haben soll, muss sein Vor-, Mittel- und Zunahme in Handschrift unterschrieben und unten drunter nochmal in gedruckter Form, damit einer, der die Handschrift nicht entziffern kann, trotzdem sehen kann, wer das ist. Dann ist die Haftung bei dem, ja, bei dem Richter, der das ausstellt. Und da muss natürlich noch ein gültiges Dienstsiegel drauf sein, geprägt. Aber wenn da keine Unterschrift drauf ist und erst recht kein Dienstsiegel, dann ist natürlich dieser Beschluss wertlos. Ja. Jeder, der den nutzt, um irgendwo in eine Wohnung reinzugehen, hat keine Hoheitsbefugnis und agiert dann möglicherweise als bewaffneter Einbrecher. Und wenn er was mitnimmt, als bewaffneter Räuber und wenn er was eine Person mitnimmt als jemand, der bewaffnete Entführung macht. Und das wird euch auf die Füße fallen möglicherweise. Also guckt's mal nach. Und vor allem denkt dran, dieses Kästchen da an der Uniform, diese, ja, ich sage mal Sprechbox oder was das ist, in der Intercom-Geschichte, die immer an den Schultern getragen wird, die muss ja geladen werden, ja. Da ist ein Akku drin. Und guckt mal, ob das Ding sich entleert, auch wenn es ausgeschaltet ist. Also einfach mal im Urlaub testen, oder an einem langen Wochenende oder so, ob das Ding noch voll ist, wenn man es wieder einschaltet. Meine Befürchtung ist, dass das nicht voll ist, wenn man es wieder einschaltet, weil das nämlich die ganze Zeit mithört. Und dafür sind die Dinge auch da. Deswegen ist auch an den iPhones und anderen Smartphones nicht mehr möglich, die Batterie rauszunehmen und auch nicht mehr möglich, das Ding wirklich ganz auszuschalten. Ja, jeder der Smartphone-Besitzer stellt fest, wenn er das Ding ausschaltet und 3 Tage, 4 Tage in die Schublade legt, ist die Batterie hinterher deutlich entladen. Und der Grund dafür ist, dass das die ganze Zeit mithört. Also das ist nicht aus. Das macht nur die Äuglein zu und die Lämpchen aus und täuscht vor, es ist jetzt eingeschlafen. Aber es ist hellwach. Vor vielen Jahren hatte ich mal so ein Motorazr-Handy. Und das konnte ich in die Schublade legen, das konnte man ausschalten und in die Schublade legen und ein Dreivierteljahr später wieder einschalten und dann war das Ding immer noch genauso voll wie vor einem Dreivierteljahr. Da kann man auch die Batterie mit 2 Handgriffen, auch ohne Schraube lösen, irgendwie einfach rausnehmen. Das ist überhaupt kein Thema. Aber alle modernen haben die beiden Eigenschaften. Man kann die Batterie A nicht entfernen und B, sie entlädt sich auch im ausgeschalteten Zustand. Und deswegen ist das, was wir da jetzt erlebt haben, zum Beispiel bei dieser Regionalzugfahrt von diesen Jugendlichen, die da irgendwas gesungen haben, was kein Straftatbestand ist, und dann haben irgendwelche ausländischen aussehenden Kräfte da die Notbremse gezogen, und dann kamen 70 Polizisten und haben diese Jugendlichen da aus dem Zug gezerrt und einzeln abgeführt und dann übers Land verteilt, nachts ausgesetzt. Und was weiß ich, was da passiert ist. Also zutiefstes Unrecht. Eigentlich hätten sie die festnehmen müssen, die den Zug unrechtmäßig angehalten haben, denn es gab keinen Notfall. Man zieht die Notbremse nicht, wenn kein Notfall da ist. Aber was passiert jetzt da? Es werden 2 Dinge gemacht. Einmal, die Volksseele wird zum Kochen gebracht, denn es ist eindeutig Unrecht. Das, was die Polizisten da gemacht haben, ist nicht rechtens. Das ist nur formal rechtens, weil die hatten ja irgendwoher auch wieder einen bla bla bla ununterschriebenen Auftrag oder was. Aber, und das ist jetzt das Wichtige, man sortiert die aus, die gewaltbereit sind. Das heißt, solche Anlässe werden genommen, um der tiefe Staat will jetzt zuschlagen und sucht sich genau die Polizisten, die bereit sind zu solchen merkwürdigen Sachen, schickt die dahin und dann machen die unverhältnismäßige Dinge. Und jetzt denkt mal an diese Sprechkästchen da an euren Uniformen, die protokollieren das mit. Da hört nicht nur der Dienststellenleiter vielleicht zu, ja, vielleicht der gar nicht, sondern irgendeine KI, die das in Textform umsetzt. Und wenn man euch hinterher den Prozess machen will, ist alles an Beweisen da. Alles, was ihr gesagt habt, alles, was die anderen gesagt haben, ist da. Man hat einfach aus Nürnberg 1 gelernt, das war damals schwierig mit den Beweisketten, weil es genau wie heute auch keine Papierpfade gab, keine Paper Trails. Und man konnte nicht sehen, wo die Befehle herkamen. Die wurden einfach über Telefon übermittelt. So war das auch an der deutsch-deutschen Grenze. Schießbefehle wurden telefonisch übermittelt, dann haben die geschossen. Und die, die geschossen haben, die sind nachher wegen Mordes eingefahren. Aber die, die Befehle gegeben haben, die kamen vom Kanthaken, weil es gab ja keine Befehle, die schriftlich irgendwo vorgelegen hätten. Und das ist auch genau der Grund, warum all diese Durchsuchungsgeschichten da nicht unterschrieben sind. Keiner will da in die Haftung. Nur, was sie nicht wissen ist, dass ihre Handys und ihre Sprechgeräte und was auch immer die ganze Zeit mitprotokollieren und die Beweise schon längst da sind. Da hat man gelernt. Man hat genau gewusst, die fangen wieder an, keine Unterschriften zu leisten oder gar nichts mehr in Papierform zu machen. Und um da vorzubeugen, hat man einfach gesagt, na gut, dann machen wir das, was die mit uns machen, nämlich über die Smartphones abhören und über die Smart Meters abhören. Und das können wir aber auch umgekehrt. Und dann haben wir sie alle dingfest, bevor die überhaupt wissen, dass sie vor Gericht müssen. Und aus diesem Blickwinkel ist natürlich klar, jetzt ist man auf der untersten Ebene angelangt. Jetzt geht es schon um die Polizeien. Jetzt wird schon da geguckt, wer ist bereit, dieses System zu unterstützen. Und da wird jetzt schon dafür gesorgt, dass solche Leute in Zukunft in ein neues System nicht mehr reinfinden. Und gleichzeitig wird die Volksseele ein bisschen angehitzt, denn man möchte die Leute dann in die Möglichkeit versetzen und denen auch genug Wut im Bauch gemacht haben, dass die dann hinterher vor Gerichte ziehen und sagen, hör mal zu, dieser Polizist, der hat mich unmöglich behandelt. Bodo Schiffmann hat noch Interessantes auf Lager, er hat sein Buch fertiggestellt. Und dazu auch eine Sendung gemacht. Schaut sie euch an. Und da ist natürlich ganz klar dargelegt, wie dieses Verbrechen sowohl des Virus als auch der Spritzen hinterher, wie das funktioniert hat. Dieses Buch ist insbesondere interessant für alle, die Schaden erlitten haben und nachher vor Gericht beweisen wollen, wo da die eigentlichen Straftaten begangen wurden. Der hat also die RKI-Protokolle genommen, genau dort die Stellen rausgenommen, wo es um solche Verbrechen geht, hat das Ganze dann beweiskräftig untermauert mit statistischen Daten aus Deutschland, aber auch anderer Länder, wo das zum Teil ja auch schon gerichtlich bewiesen ist. Die sind viel weiter als in Deutschland. Und das ist eine wertvolle Arbeit. Da könnt ihr euch bei ihm bedanken. Und vor allem, ihr könnt dieses Buch, das wird jetzt kommenden Monat erhältlich sein, auch käuflich erwerben. Und vielleicht gibt's ja auch eine E-Book-Version, die dann wenigstens schon in den Rechner runtergeladen werden kann, auf schnellerem Weg. So, aber ihr merkt, es kulmuliert, es gipfelt und das Ende naht deutlich. Sowohl in der militärischen Kriegsführung als auch in der Informationskriegsführung. So viel für heute. Bis bald. Macht's gut und ciao.